Sie ging aus dem Haus, da waren noch still die Vögel rings in den Zweigen. Sie ging aus dem Haus und als sie ging, erhob sich ein plötzliches Schweigen. Sie nahm mit sich fort an Wärme, was war, die nächtlichen Feuer, die heißen. Und vor dem Haus erfroren schnell die finnischen Birken, die weißen. Und sie lief hinter sieben Berge. Und sie lief bis ans Meer. Sie nahm mit sich fort an Traum, was da war, die täglichen Träume, die Jungen. Und auf allen Scheiben erblühten weiß, wie reif die Erinnerung. Dem Haus, da waren so still die Vögel rings in den Zweigen. Ach, ihr Vögel, was habt ihr euch bloß gedacht? Wie konntet ihr dazu nur schweigen? Und sie lief hinter sieben Bergen. Sieben Berge und sie lief.